Sie sagt, sie kann nicht ohne mich. Ja, ja. Sie sagt, sie kann nicht ohne mich. Ja, ja, ja. Sie macht alles, was ich will. Ja, ja, ja, ja. Baby, lass uns heute chillen. Ja, ja, ja, ja. Sie macht alles, was ich will. Ja, ja, ja, ja. Baby, lass uns heute chillen. Sie ist ein Nice Girl. Ja. Komm, wir essen ein Nice Girl. Ja. Sie ist ein Nice Girl. Ja. Ja, ich hoffe, dass du bleibst. Für dich hab ich immer Zeit. Für dich hab ich immer Zeit, Girl. Ja, ja, ja. Sie sagt, du vogel nicht mehr weg. Nein, nein. Sie sagt, mit dir ist es perfekt, ja, ja. Sie sagt, Ufo, bitte geh nicht weg. Ich sag, Baby, alles ist so schön. Mit dir bleib ich, bis ich sterb, ja. Sie will mein Herz, ja. Ja, ja, ja, ja. Sie freut sich auf mich, ja, ja. Sie ist heute mein Chick, ja, ja. Komm, wir trinken Codein, ja, ja, ja. Nein, ich kann nicht ohne sie, nein, nein, nein. Sie hat den Ass von ihrer Mama. Doch ihr Papa darf davon nicht erfahren, nein, nein. Die ganze Nacht lang Party. Wir trinken Gin, kein Bacardi. Ja, ja, ja. Sie macht alles, was ich will, ja, ja, ja, ja. Baby, lass uns heute chillen, ja, ja, ja, ja. Sie macht alles, was ich will, ja, ja, ja, ja. Baby, lass uns heute chillen, sie ist ein Nice Girl, ja. Komm, wir essen ein Nice Girl, ja. Sie ist ein Nice Girl, ja. Ja, ich hoffe, dass du bleibst. Für dich hab ich immer Zeit, für dich hab ich immer Zeit, Girl, ja, ja, ja. Baby, ich krieg nicht genug, nein, nein, nein. Denn sie hat alles das, was ich such, ja, ja, ja, ja. Ja, wir sitzen im Flieger, fliegen weg, nein, wir kommen nicht wieder, nein. Ciao, komm, wir reisen um die Welt, ja, ja. Komm, wir feiern uns selbst, ja, ja. Für dich hab ich immer Zeit, ja, ja. Nur noch positive Vibes, ja, ja. Ich erfüll dir jeden Wunsch, ja, ja. Ich mach das alles hier für uns, ja. Ey, ey, meine Traumfrau, ja. Ich werd dir ein Haus bauen. Sie sagt, Ufo, bitte bleib, bleib hier. Denn ich fühle mich nice bei dir. Sie macht alles, was ich will. Sie macht alles, was ich will. Baby, lass uns heute chillen. Baby, lass uns heute chillen. Sie macht alles, was ich will. Sie macht alles, was ich will. Baby, lass uns heute chillen. Baby, lass uns heute chillen. Sie macht alles, was ich will, ja, ja, ja, ja. Baby, lass uns heute chillen, ja, ja, ja, ja. Sie macht alles, was ich will, ja, ja, ja, ja. Baby, lass uns heute chillen, sie ist ein Nice Girl, ja. Komm, wir essen ein Nice Girl, ja. Sie ist ein Nice Girl, ja. Ja, ich hoffe, dass du bleibst. Für dich hab ich immer Zeit, für dich hab ich immer Zeit, Girl, ja, ja, ja. Sie sagt, sie kann nicht ohne mich. Ja, ja. Sie sagt, sie kann nicht ohne mich. Ja, ja, ja. Sie sagt, sie kann nicht ohne mich. Nein. Sie sagt, sie kann nicht ohne mich. Ja.